Kinder das einfach weh, so dass überall nur noch dein Name steht. Ich liebe das Farbenreich, sie ist zu bunt, ich male schwarz und weiß. Für meine Königin, Herrscherin, Kaiserin, Kleopatra, Kleopatra, doch egal wie schön ich sing, begabt oder reich, ich bin ein kleines Superfair, fettens wie ein ganzer Ozean. Ja, ich mach mein Herz auf den Weg, das ist da, was ich tanze, tanze, tanze. Dir gehört dieses Lied, ich lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Ich mach mein Herz auf den Weg, lass dich darauf tanzen, tanzen, tanzen. Dir gehört dieses